Würden Sie jetzt den Film starten? Wir brauchen mehr Licht. Den würde ich nicht so gerne drehen. Ich habe den Film nie richtig verstanden. Ich fand ihn irgendwie sehr... Platz 5. Per Anhalter durch die Galaxis von Garth Jennings, 2005. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ja, buchstäblich. Dein ganzer Planet wurde in die Luft gesprengt. Trotzdem müsste das Credo dieser Douglas Adams-Verfilmung eigentlich das aller Alien-Filme sein. Don't panic. Was sagst du, wenn ich dir erzähle, dass ich nicht aus Guildford bin, sondern von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe von Beta Geuze? Don't panic. Dabei sieht Arthur Dent gleich zu Beginn die Zerstörung der Erde, um dann mit seinem Kumpel von Beta Golzer als Anhalter durch ein Universum voller Außerirdischer zu reisen. Wobei außerirdisch in diesem Fall an sich ja eine falsche Beschreibung ist. Denn außerirdisch, also Alien, kann einer ja nur sein, wenn es die Erde gibt, die es hier ja aber nun mal nicht mehr gibt, zumindest am Anfang. Mann wie Frau wissen, dass Lachen heilend ist. Per Anhalter durch die Galaxis könnte beweisen, dass auch ein Film voller solch durchgeknallter Aliens, die nicht mal immer eine Maske brauchen, besser ist als jede Pille. Platz 4, das fünfte Element von Luc Besson, 1997. Aliens, das demonstriert Regisseur Luc Besson in Gestalt seiner damaligen Gattin Mila Jovovich wie in der seiner damaligen Ex-Gattin Mai Wen. Aliens müssen nicht schleimig und voller unförmiger Tentakeln aus der Form geraten aussehen, sondern können sehr, sehr sexy sein. Zumal, wenn sie vom französischen Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier eingekleidet und von Bruce Willis bezirzt werden. Das fünfte Element ist eine Freakshow, ein durchgeknalltes und stilvolles Maskenspiel von Menschen und Aliens und macht unglaublich viel Spaß. Ein überbordender Film. Mit Happy End übrigens. Mr. President, Major Dallas hat die fünf Elemente an Bord und der Priester wird ihn zum Tempel führen. Wir sind gerettet. Denn das sollte hier an dieser Stelle klar sein. Gerettet hat aber uns und unseren Planeten eine Außerirdische. Es war schon eine Überraschung, dass das Raumschiff nicht über Manhattan stehen geblieben ist oder über Washington oder Chicago. Sondern über Johannesburg. Platz 3, District 9 von Neil Blomkamp, 2009. Das Alien... Das Fremde bedeutet, dass die Aliens Flüchtlinge sind, 1 Million an der Zahl, dass sie stranden, da in Johannesburg. Das, was zunächst als Provisorium gedacht war, wurde eingezäunt und dann militärisch abgeriegelt. Schon bald war es ein riesiger Slum. Neil Blomkamp dekliniert in seinem dystopischen Science-Fiction-Film unseren Umgang mit den Fremden, den Aliens, durch. Seine einst menschliche Hauptfigur infiziert sich mit Alien-DNS und erfährt damit die Ausgrenzung, das Fremdwerden, auf brutalste Weise. Wenigstens halten Sie getrennt von uns. District 9 ist ein politischer Science-Fiction-Film und Neil Blomkamp hat dem Alien-Film den bösen Blick auf die Gesellschaft zurückgegeben. Sehr aktuell. Aber was soll die Scheiße? E.T. nach Haus telefonieren. Platz 2. E.T. der Außerirdische von Steven Spielberg. 1982. Der redet ja. Nach Haus. Alien E.T., gestrandet 3 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt, vermisst seinen Vater. Aber auch Elliot, der kleine Junge aus Kalifornien, der ihn versteckt, vermisst seinen Vater. Der hat die Familie gerade verlassen. Großes Gefühlskino, das in seine Geschichte sehr geschickt eine Erzählung über Einsamkeit und Orientierungslosigkeit einwebt. Auch hier übrigens ist der Außerirdische der Retter. Platz 1. Alien von Ridley Scott, 1979. Das Raumschiff mag verschlossen abgeschottet Schutzraum sein in der öden Weite des Alls. Die Gier des Menschen lässt das Monster von da draußen trotzdem hinein. Aber war es nicht immer schon da? Ein meisterhaft inszenierter Science-Fiction-Film mit einem Horrorwesen, Untertitel »Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt«, das aus der Bauchdecke des Menschen hervorbricht. Was für ein Bild. Das mörderische Wesen aus diesem Film ist hier im Ur-Alien-Film Projektion der Albträume, die im Menschen lauern. Und das Alien, das Fremde, das Außerirdische, ist die zur Kinofigur materialisierte Projektion unserer dunklen, albtraumhaften Abgründe. Da hineinzuschauen kann einen schon in Angst und Schrecken versetzen. Und das funktioniert bei diesem Klassiker immer noch. Langweilt der Typ dich? Unterhalte dich lieber mit mir? Ich bin von einem anderen Planeten.